Spiel. Gehört mir Verrat, Gio oder Neißel. Erkennen wir nicht an, unsere Grenzen sind nicht festgesetzt. Drum werden sie nun neu gesetzt. Deutscher Kraft durch unsere Lieder.